Vom Glück. Wer entkommen will, braucht Glück. Ohne Glück rettet sich keiner vor der Kälte, vor dem Hunger oder gar vor Menschen. Glück ist Hilfe. Ich habe viel Glück gehabt. Deshalb bin ich noch da. Aber in die Zukunft schauend, erkenne ich schaudernd, wie viel Glück ich noch brauche. Glück ist Hilfe. Stark ist, wer Glück hat. Ein guter Kämpfer und ein weiser Lehrer ist einer mit Glück. Glück ist Hilfe.